Herrn, wir vergessen die Sache. Sie hat nicht stattgefunden. Zu keinem ein Wort. Und darauf Ehrenwort. Doktor? Ehrenwort? Herr Manzo? Mein Ehrenwort. Und das werden wir jetzt besiegeln. Meine Herren. Lange nach Mitternacht ist bei München Wendehals im roten Kabuff noch Hochbetrieb. Bücherrevisor Dr. Hübchen ist nur widerstrebend mitgekommen. Die Welt bei München Wendehals ist nicht seine Welt. Er ist Rohköstler und trinkt nur Limonade. Und wie gemunkelt wird, sollen hier die Kellnerinnen ohne Schlüpfer servieren. Und die Biere und Kornbrände sind serviert worden von den Mädels ohne Schlüpfer. Und außer Dr. Hübchen wurde herzhaft hingelangt. Sind Sie denn überhaupt ein Mann? Zeigen Sie doch mal! Ich muss doch sehr bitten! Los, zeigen! Hosen runter! Erledigt. Und jetzt Kopf hoch. Den Kopf hoch. Augen zu. Mund auf. Sie sollen den Mund abmachen. Sie wollen Strafantrag stellen? Ja, jawohl. Gegen Manzo. Er war der Anstifter. Es war so schmählich. So gemein. Gegen Manzo. Ja. Gegen den Wirtschaftsführer unserer Stadt. Sie sind Bürgermeister und zugleich Polizeiverwalter, Herr Gareis. Und ich teile das dem Polizeiverwalter mit. Abgesehen davon, dass auf Herrenabenden noch ganz andere Sachen passieren, nehmen wir an, es kommt zur Verhandlung. Ja. Für den Richter eine besoffene Geschichte und für Manzo Freispruch. Und für die Leute ein vergnüglicher Knabe, kein Spießer, haut mal auf die Pauke. Aber wie kommen Sie da heraus? Meine Ehre! Ich schäme mich so. Ach was, Doktor. Schämen? Sie? Die anderen? Sagen Sie denen guten Tag, als wäre nichts gewesen. Aber nun kriegen Sie von mir das Fell voll. Denn Sie allein sind an der ganzen Sache schuld. Oh, ich? Sie leben unter Bürgern. Unter Bürgern wollen Sie Ihre Geschäfte machen. Da müssen Sie auch ein Bürger sein. Sie trinken nicht. Nein. Sie rauchen nicht. Sie essen kein Fleisch. In Berlin geht das. In Leipzig geht das. In Altholm geht das nicht.